Die Hunger fischt auf dem mittleren Friedhofe zu Annaberg. Auf dem mittleren Friedhof zu Annaberg erhob sich eine Fichte von ziemlichem Umfang und stattlicher Höhe. Über sie erzählt man Folgendes. In einem Häuschen in der Nähe des letzten Hellers bei Frohnau wohnte während der großen Hungersnot von 1771 und 1772 die arme Bergmannsfamilie Hähnel. An der Seuche, die diese Hungersnot begleitete, starb die Mutter. Da kein Geld vorhanden war, um die Bestattungskosten zu bezahlen, fuhr der Sohn die Leiche auf einem Schubkarren auf den Friedhof. Daselbst begrub er sie mit Hilfe des Totengräbers Rentsch in geweihter Erde. Um das Grab zu kennzeichnen, pflanzten beide eine junge Fichte auf dasselbe. Diese entwickelte sich zu einem prächtigen Baume und ward vom Volke die Hungerfichte genannt. Die Familie zog später nach Frohnau und die Nachkommen lebten noch viele Jahre danach als Bosamentierer in Annaberg. Das alte Häuschen beim letzten Heller blieb unbewohnt. Es verfiel und ist bis auf den letzten Stein verschwunden.